Ich begrüße euch zur Landesvorstandssitzung der Piraten NRW. Es ist die 17. dieses Landesvorstands am 24.03.2022. Es ist 2033. Mein Name ist Wack und ich habe hier heute die Sitzungsleitung. Die Vorstandssitzung wird aufgenommen. Fürs Krähennest haben wir heute auch einen Stream. Der läuft bereits, ja. Wunderbar. Ich stelle vor, der Vorstand ist beschlussfähig und als erstes müssen wir abstimmen über das Protokoll der vergangenen Sitzung am 10. März. Gibt es hier Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall, dann ist das somit einstimmig angenommen. Und wir kommen zu den Vorstandsberichten und haben da als erstes den Wilk. Ja, guten Abend zusammen. Ja, die letzten 14 Tage waren sehr ereignisreich. An dieser Stelle erst einmal vorweg ein großes Dankeschön an Oberreichwald. Denn das, was wir, also ich und die anderen natürlich auch, und gerade Oberreichwald insbesondere gemacht haben, war die UUs zum Abschluss zu bringen. Das heißt, so auf den letzten Metern aus allen Ecken die UUs zu sammeln, zu den Verwaltungen zu geben, persönlich hinzugehen und dann Richtung Düsseldorf zu schicken. Und ja, Fabian war dann am Donnerstag unterwegs. Also das war schon in den letzten 14 Tagen sehr viel Arbeit, die wir gemacht haben und ich natürlich auch. Und dann geht es mit dem Wahlkampf los. Ich habe in den letzten 14 Tagen den Wahlkampf hier mit unserem Drucker vorbereitet. Das heißt, den haben wir mit eingebunden. Ich war oder bin mittlerweile fast täglich beim Drucker und wir sprechen halt die Druckerzeugnisse, die Plakate sind gekommen in den letzten 14 Tagen auch. Also die sind, glaube ich, diese Woche Montag gekommen. Letzte Woche sind sie gekommen. Ich muss mal gucken. Und die Plakatverteilung habe ich jetzt begonnen. Die ersten Plakate, die hier in meinem oder unserem Stapel hier vor Ort in dem Lager sind, was ich verwalte, sind rausgegangen und wir haben ein Lager in Essen. Wir haben den Piratenshop besprochen. Das habe ich in der letzten Woche intensiv dieser Woche mit dem Drucker durchgearbeitet. Steht also auch final und wir haben die Druckerzeugnisse besprochen, haben immer wieder hin und her telefoniert, persönlich Kontakt gehabt und ja, jetzt ist so alles auf der Schlussgeraden. Das war also in den letzten 14 Tagen, da ist einiges an Zeit draufgegangen. Danke. Danke dir. Fragen, Anmerkungen machen wir am Ende aller Berichte, dann wäre ich als nächstes dran. Ich habe der Marina online ein bisschen gelauscht am Samstag. Da war mir vor allen Dingen wichtig der Bericht von den Piraten aus Dresden zur kommunalen Arbeit. Das war sehr interessant. Ja, wir hatten eine AGÖ-Sitzung. Wir hatten mehrere Mumbles in der AGÖ, auch noch zusätzlich wegen des Wahl-O-Mats und des Wahlswipers. Beides haben wir mittlerweile fristgerecht rausgeschickt. Dann habe ich mich so ein bisschen um die Koordination der Plakatbestellungen gekümmert, um die Koordination der Wahlprüfsteine. Habe mit dem Lanker für den Radiospot eine Aufnahme gemacht. Dann hatten wir auch noch ein Arbeitstreffen am 13. März. Und was ich tue und wo auch viel Zeit mit drauf geht, ist, ich musste das jetzt einmal hier so ins Protokoll schreiben, erinnern, mahnen, nachfragen, bitten, drängeln, wieder erinnern. Das war's von mir. Oberreichwald, du bist dran. Wie schon erwähnt, ich habe die Wahlunterlagen, also die UUs, final dann zum Landeswahlleiter gebracht und auch noch von diversen Leuten eingesammelt. Ich war mehrmals wieder in der LGS, um das Ganze dann final zu regeln. Ich war ebenfalls bei der AGÖA, habe da im Hintergrund auch für Social Media natürlich wieder getan. Ich habe bei den Wahlprüfsteinen dann mitgeholfen. Ich habe mich im Hintergrund auch schon für die Online-Werbung mal ein bisschen informiert. und so einen ganzen Kram. Ich habe Tickets bearbeitet. Ich habe mich bezüglich dem WDR mit diesen ganzen Sachen auch beschäftigt. Ich habe ebenfalls für Lanka eine Aufnahme gemacht und bin mit dem Saarland in Kontakt bezüglich des TV-Spots. Und ich habe beim Wahl-O-Maten, wie gesagt, auch noch das Ganze dann im Hintergrund mit in deren Redaktionssystem eintragen und dann letztlich abschicken. Und natürlich der allgemeine Wahlkampf. Danke, Ober-Eichwald. Hallo Balli, schön, dass du da bist. Wir hatten schon mal ein bisschen ohne dich angefangen, aber du bist ja genau zur rechten Zeit und jetzt dran. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe hier massive technische Probleme, aber das wird schon irgendwie. Ich habe mich mit Martin um die Schatzmeisterei gekümmert. Ich war bei der Marina in Schönefeld, wo andere auch zugehört haben. Ich habe mich um eine Mitgliederverwaltungssoftware gekümmert, zumindest um einen Vorschlag zu machen. Ansonsten diverses Mammel und Telefonat. Danke, Bali. Daniel. Ja, ich habe wie immer ein bisschen Tickets bearbeitet. Hab das Lager gefüllt, unser neues Landesverbandslager, um das ich mich gekümmert habe, und habe dabei gleichzeitig die LGS noch frei gemacht, leer gemacht, sieht jetzt wunderbar aus, und auch mal die Küche in Betrieb genommen. Ja, ich glaube, das war es soweit an wichtigen Sachen. Danke dir, Tatjana. Ja, ich war auch bei der AGÖA, bisschen Mitgliederverwaltung, war Samstag auch bisschen bei der Marina, fand ich sehr spannend. Am 13.03. beim Arbeitstreffen dabei, ein bisschen bei Wahlprüfsteigen geholfen und auch eine Aufnahme von Radiospot geliefert. Dankeschön und finally Isan. Ich mach's kurz. Wahlswiper, Wahlomat, noch mehr WPS, noch viel, viel mehr WPS. Man soll gar nicht glauben, wie viele Fragen einem da eingeschickt werden. Dann Social Media Betreuung, SharePix für den Wahlkampf, und da stehen wir erst am Anfang. Tickets geschubst, AGÖA-Sitzung, allgemeine AGÖA-Arbeit und Arbeitssitzung vom Laufen. Fertig. Dankeschön. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Berichten soweit? Da sehe ich nichts. Dann machen wir weiter mit den Statistiken. Betty, Sandra hatte eine, ich glaube, die ist im sprechenden Raum. Ah, hallo Sandra. Sorry. Guten Abend zusammen. Ich glaube, ich sollte mal als Basisgurke sagen, danke für eure viele Arbeit. Jetzt sitzt da mal alle gemeinsam zusammen und ihr sollt alle ein Danke bekommen. Ich habe mich bei Einzelnen schon mal bedankt, aber ich ziehe den Hut vor euch mit der vielen Arbeit, die ihr im Moment am Hals habt. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Dankeschön. Danke. Ach. Okay, Berichte, Balli, magst du uns was sagen? Ja, selbstverständlich. Ich suche nur gerade. Moment. Also, was ich nicht habe, ist der aktuelle Barkassenbestand und den aktuellen Bestand Sparkasse Mülheim. Den muss ich gleich noch übernehmen von vor 2 Wochen. Da hatten wir ja alle parat. Ansonsten hat sich beim GLS-Girokonto vom 24.03. alles andere Stand heute nicht viel verändert. 15.882,90 €. Zinsertragskonto bleibt bei 29,99 €. Sparkasse Düsseldorf, das Girokonto bei 85.188,32 €. Und das Renditekonto bleibt nahezu unverändert bei 188.652,55 €. Dankeschön. Fragen, Anmerkungen? Da mache ich weiter mit den Terminen. Ich lese das einfach mal vor. Jetzt am Sonntag, 27. März, sind die Landtagswahlen im Saarland. Am 29.3. Tag der Landeswahlausschuss. Da sind dann unsere, was seid ihr, Zeugen, ne? Eingeladen oder nee, Vertrauenspersonen. Und dann werden wir hoffentlich zugelassen. Am 29.3. haben wir in der AGÖA eine Videokonferenz mit Jodel. Ich weiß, dass Ober Eichwald und ich dabei sein wollten, auf jeden Fall. Wer sonst gerne mag, bitte auch eintragen. Da geht es darum, wie und ob wir bei Jodel Werbung machen können. Am 1. April wäre der Plakatierungsbeginn bei dieser 6-Wochen-Regel. Ich weiß, dass einigen Gemeinden schon etwas eher geht. 11.04. haben wir eine Videokonferenz mit unseren Leuten in Mettmann bezüglich Kreisverbandsgründung. Am 8. Mai sind die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und am 15. Mai hier bei uns in NRW. Haben wir sonst noch Termine? Ich hatte eine Wortmeldung. Bitteschön. Am 29.03. um 15.30 Uhr die Videokonferenz. Es wird, glaube ich, sehr schwer, dabei zu sein, weil ich parallel beim Landeswahlausschuss bin. Oh, ist ja nachmittags. Ab 12 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange der geht. Beziehungsweise ich weiß nicht, wann wir drankommen. Ich habe mal ausgerechnet, ca. 25 Parteien werden behandelt. Hm. 2 Stunden wird es dauern. Ich kann ja versuchen, weil mir wäre das jetzt wirklich tatsächlich sehr wichtig, dass du bei dieser Jodelsache dabei bist, da einen anderen Termin zu bekommen. Okay, haben wir sonst noch Termine? Habe ich irgendwas vergessen? Zusammen mit dem Stream sehe ich gerade, dass eventuell sogar für Sonntag auch einer geplant ist. Ich weiß nicht, ob Fabian da mehr dazu weiß, weil ich habe den Termin jetzt auch erst gesehen. Ich weiß von nichts. Also laut Twitch ist da ein Pirate Talk Schulöffnung und Corona angedacht. Ich weiß nicht, ob das noch ein alter Termin ist, der da noch eingetragen ist oder für einmal monatlich oder sowas eingesetzt wurde. Zumindest ist der für Sonntag geplant, was ich ein bisschen komisch finde, weil da sind ja auch nach Landtagswahl in Saarland, ist da ja auch gleichzeitig auch quasi Balkengucken in Saarland. Der ist von alt irgendwann, ja. Dann sollten wir den vielleicht irgendwie rausnehmen. Okay, danke, Elder, für den Hinweis. Wenn wir da nichts mehr haben zu Terminen, kommen wir zu den Anträgen. Erster Antrag, Nummer 481893 von der Sandra. Da geht es um ein Wahlkampfbudget. Sandra, Marc, du bist schon da, dann kannst du deinen Antrag hier auch vorstellen. Ja, ich habe den Antrag gestellt, weil ich erstmal nach Frechen fahren werde, zum Gesundheitskongress des Westens. Da bin ich ja als Referentin zum Krankenhausplan NRW eingeladen. Da arbeite ich an meinem Referat noch. Natürlich werden das WAKO oder ISAN bekommen, um so ein bisschen zu lektorieren. Früh genug natürlich, damit ich das dann auch nutzen kann. Dann steht ja immer noch im Raum der WDR mit der Wahlarena. Und da wird ja noch entschieden, ob die Alessa fährt oder unter Umständen dann ich. Das wären die Reisen, ja. Und meine Freundin ist so lieb und hilft mir beim Plakatieren in einigen Stadtteilen von Krefeld, nicht in allen. Weil Krefeld hat 32 Stadtteile. Das ist ein bisschen viel für eine beziehungsweise 2 Personen. Aber ich weiß, dass der Obereichwald auch was am Organisieren ist. Da brauche ich natürlich Spritgeld. Dann habe ich 2 Infostände angemeldet während des Wahlkampfes. Da brauche ich wahrscheinlich auch ein bisschen Geld fürs Hin- und Herfahren und für Parkgebühren und so. Ich will mir kein Protokoll einfangen. Das wird mir dann zu teuer. Deshalb habe ich 200 € beantragt. Ich habe auch schon mal vorab eine Rechnung, eine Reisekostenabrechnung für Frechen eingestellt, obwohl ich dort noch nicht hingefahren bin. War für mich auch eine Art Übung. Man möge mir verzeihen, wenn es zu früh war, aber genau darum geht's. Und da bitte ich euch, diesen Antrag anzunehmen. Ich werde wahrscheinlich nicht all die 200 Euro brauchen, nur damit ich nicht nachbeantragen muss. Okay, danke Sandra. Kleine Korrektur, Wahlarena, das ist nicht WDR, das ist die Stadt bzw. ein Verein in Buchholz, die das organisieren. Okay. Und ich weiß nicht, hattest du meine E-Mail gesehen vom Dienstag, vom 22. auf deinen Antrag hin? Die habe ich vorhin gesucht, bei GMX habe ich sie gefunden, da habe ich den Helder gelesen, aber nicht dich. Ja, meine E-Mail war schon von Dienstag. Ja, weil meine Frage war halt, also eigentlich glaube ich, sind wir uns einig, dass wenn du als Listenkandidatin Termine wahrnimmst, dass du Reisekosten erstattet bekommst. Spritgeld oder so, ich weiß nicht, der Obereichwald hatte ja auch für Krefeld einen Antrag geschrieben, also für den VKV, der Spritgeld beinhaltet. Aber ich denke, dass das natürlich dann auch irgendwie erstattet wird. Die Frage, die mir sich jetzt stellte, weil die Termine alle in der Zukunft sind und Reisekosten ja eigentlich erst im Nachhinein abgerechnet werden, ob du dafür so eine Art Vorschuss oder sowas haben möchtest. Das muss nicht unbedingt sein. Ich habe mir zum Geburtstag ein bisschen Geld schenken lassen. Also das kann ich vorstrecken. Ich will es nur zu 100% wieder haben. Deshalb auch der Antrag. Ich kann ein bisschen was vorstrecken. Dann habe ich Wortmeldung erstmal von Daniel und dann von Bali. Ja, ist ja eigentlich genauso richtig. Also sie beantragt das im Voraus, damit sie im Nachhinein dann die Erstattung beantragen kann, also einreichen kann dann. Also es wird jetzt quasi dann beschlossen, und damit sie es nachher einreichen kann. Dann füge ich dem hinzu, ich bin da mehr bei Vaku. Hierfür ist die Wahl als solches als Listenkandidatin unter die ersten 5 oder Nummer 1 in diesem Fall. 2. Schon bereits beschlossen durch einen anderen Beschluss, dass wir da die Kosten übernehmen an Reisekosten. Deswegen ist ein voriger Antrag hierfür nicht so notwendig. Das gilt für weitere Plätze 6 bis 99. Dann wäre für Fahrten, die gemacht werden sollen, wollen, ein Antrag notwendig. Hierbei sehe ich das nicht so. Also das würden wir auch alles ohne Probleme akzeptieren. Okay, dann habe ich mir zu viel Arbeit gemacht. Ich habe gedacht, sehr viel Bürokratie, dann musst du dich eben halt anschließen an die Bürokratie. Ich mag sie eigentlich nicht. Ja, okay. Soll ich jetzt den Antrag zurückziehen oder was? Damit es da keinen Ärger gibt? Gibt ja keinen Ärger, wenn wir den jetzt beschließen. Ja, aber okay. Wenn du sagst, dass wir Reisekosten auch schon damit beschlossen hatten, dann brauchst du den nicht stellen, dann kann sie den wirklich zurückziehen. Dann brauchen wir den jetzt auch nicht beschließen. Formal froh. Ich muss gleich wieder ins Bett und früh aufstehen. Machen wir schnell. Dann zieh du ihn bitte zurück. Die Kosten wirst du erstattet. Punkt. Ich ziehe diesen Antrag zurück. Schönen Abend und gute Nacht, Bali. Ja, noch nicht gleich. Okay, dann haben wir einen weiteren Antrag. Ticket Nummer 482008, das ist ein Finanzantrag vom Mieter bzw. vom VKV Leverkusen. Miete, magst du hochkommen und deinen Antrag vorstellen? Guten Abend. Mahlzeit miteinander, hört ihr mich? Ja. Das ist gut. Jetzt muss ich gerade eben noch mal kurz raussuchen. Ich habe ja einige gestellt. Ich habe gerade eben das Pad nicht. Ja, beziehungsweise. Die kommen jetzt alle hintereinander. Der erste war 500 Euro für Diverses. Gebt mir noch eine halbe Sekunde. So. Finanzantrag Wahlkampfausgaben Landtagswahl 2022. Wir als VKV Leverkusen beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln 500 Euro aus dem Konto des virtuellen Kreisverbandes. Da wir hier in Leverkusen mit Oliver Ding, die Socke, nicht nur einen Listenkandidat haben, sondern auch glücklicherweise einen Direktkandidaten, werden wir hier entsprechend auch zur Unterstützung von Oliver und auch allgemein sehr viel, in Anführungszeichen, Wahlkampf machen. Diese 500 Euro sind zu verstehen für Kosten, welche im Zuge der Kandidatenaufstellung, Kreiswahlvorschlag, aber auch laufende Kosten. Also wir müssen Merchandise bestellen im Shop, Kabelbinder, Fahrtkosten, sage ich jetzt mal, Plakate aufhängen, danach Plakate abhängen. Wenn wir dann dazu noch zusätzliches Material benötigen. Das meiste habe ich halt schon reingeschrieben. Und halt über Social-Media-Kanäle digital werben. Facebook macht es, glaube ich, nicht mehr. Oder Twitter, eins von beiden. Da war das zur Bundestagswahl nicht mehr erlaubt. Aber Instagram und so weiter würden wir dann natürlich auch digital werben. Also die 500 Euro beinhalten alles, außer, da kommt gleich ein spezieller Antrag, die Plakate, welche der Landesverband stellen würde. Aber Oliver möchte ein paar eigene Plakate haben, deswegen sind dort auch Plakate mit aufgeführt, allerdings nur die, die wir selber machen. Danke. Danke dir. Ich sehe jetzt keine Wortmeldungen. Wie gesagt, es geht um 500 Euro VKV. Ich würde das dann direkt abstimmen. Walli? Dafür. Daniel? Dafür. Weichwald? Dafür. Tatjana? Dafür. Ich bin auch dafür. Wilk? Dafür. Isan? Dafür. Gut, dann haben wir den einstimmig angenommen und machen direkt mit dir weiter mit. Und zwar ist das der Finanzantrag 482009, Kostenübernahme, Postfach, Piratenpartei, VKV Leverkusen. Vielen Dank. Der Titel beschreibt sich selber. Wir als VKV Leverkusen haben kein eigenes Ladenlokal. Und da wir aber doch ein bisschen auf Privatsphäre stehen und nicht unsere Adresse angeben möchten, wenn wir Briefe oder Ähnliches erhalten, haben wir bei der Deutschen Post hier in Leverkusen-Wiesdorf ein Postfach. Dafür sind jährlich 22,90 Euro fällig. Und das wäre halt in dem Fall jetzt dieser Antrag. Da bitte ich um Kostenübernahme. Oh, das ist viel zu teuer. Ja. Okay, war das, wir kriegen ein Ladenlokal gestellt auf Kosten des Landesverbandes? Okay, nein, das war nur ein Scherz. Nein, das ist 22 Euro, ist Postfach, ist ja sicherlich echt verständlich, ja. Also, ja, von meiner Seite. Ja, also schweren Herzens würde ich das gerne einmal von oben nach unten durchstellen. Walli? Mit, wenn er das jährlich irgendwo damit reinfügen würde, dann natürlich ein Ja. Selbstverständlich. Dafür. Robert Eichwald? Dafür. Tatjana? Dafür. Ich auch, Wilk? Dafür. Lisa? Dafür. Einstimmig angenommen. Wunderbar. Und nee, der. Ich möchte bitte im Protokoll stehen haben, dass der Betrag jährlich ist. Das steht nämlich nicht drin. Von mir aus, also können wir das entsprechend ändern? Jährlicher Betrag 22,90. Im Moment läuft das über mein Konto, also sobald es wieder fällig ist, buchen die das von mir ab und ich kriege eine neue Rechnung. Aber jährlich 22,90, da haben wir nichts von, die Deutsche Post nimmt das ganze Geld. Ja, also okay. Ich möchte es nur im Protokoll vermerkt haben, dass es eine jährliche Kosten, eine Gebühr ist und nicht monatlich. So. Nein, nein, ich wollte dich nur nochmal bestätigen und das von meiner Seite aus nochmal, weil ich den Antrag hergestellt hatte. Warte, ich habe es unter Anmerkungen reingeschrieben, jährlicher Betrag. Alles klar, Dankeschön. Gut, der nächste Antrag hat die Nummer 482029 und ist ebenfalls von Miete und da geht es um Plakate für die Landtagswahl 2022. So, gemäß der E-Mail des Landesverbandes vom 8.3. haben wir uns auch in Leverkusen mittlerweile zusammengerauft und möchten entsprechend Plakate bestellen. Ja, die Plakatbestellung seht ihr eigentlich relativ 5-mal Thema Zukunft, 5-mal Thema Kohle, 5-mal Thema Digital Leben, 7-mal Listenplatz 1, Listenplatz 2, Listenplatz 3, 4 und 5 jeweils 7-mal. Somit wären wir bei 15 Thema, 35 Köpfe, wären 50 Plakate, A2,92 wären wir auf 141 Euro. Entsprechend möchte ich den Landesverband bitten, aus dem Budget des VKV Leverkusen hiermit auch dann als verbindliche Bestellung 141 Euro zur Verfügung zu stellen für die Plakate. Ergänzend dazu, da ich kein Fortbewegungsmittel habe, die Kölner, so wie ich gehört habe, nicht fahren, ich also nicht nach Essen kommen kann, und man mir gesagt hat, dass es die Möglichkeit gibt, dass gegebenenfalls per Post Hermes, also Spediteur, ich sage jetzt mal DHL ist alles Spediteur und so weiter, auch hiermit die Kosten für den Versand beschließen, wobei ich noch nicht weiß oder nicht weiß, wie viel der Versand ausmacht an Kosten, die Versandkosten. Aber dies bitte ich entsprechend ergänzend dazu zu beschließen. 10,92 €. Dann würde ich das bitte als Ergänzung übernommen haben wissen. Wenn Wilk jetzt sagt 10,92 € für 50 Plakate, dann wären wir auf einem Gesamtbetrag Plakate plus Versandkosten auf 151,92 €. Okay, gibt es Fragen, Anmerkungen? Ich sehe hier niemanden. Keine Wortmeldung, dann stimmen wir das auch nochmal durch. Dafür. Dafür. Dafür. Natürlich dafür. Dafür. Dafür. Ja, und ich bin auch dafür. Hat noch nicht ganz geklappt in der Reihenfolge, aber das war schon sehr gut von euch. Dann danke ich euch vielmals. Als letzte kurze Frage, mit wem müsste ich das dann mit dem Versand machen? Wer ist da bei euch der Ansprechpartner? Hier. Hier habe ich jetzt gerade eben nicht gesehen. Wilk. Chefsache. Ah, okay, Wilk, perfekt. Dann komme ich in Kürze auf dich zu oder kommst du auf mich zu? Also schön wäre es, wenn du... ja, ich gucke mal. Also ich bin in Essen am Samstagmorgen. Dann tauschen wir ein paar Plakate aus. Also ich bekomme Kopfplakate, ich gebe ab Themenplakate. Und dann könnte ich am Sonntag die Sachen rausschicken als Komplettpaket. Und dann bräuchte ich deine Adresse. Rein theoretisch könnte ich morgen früh auch die ich hier habe, verschicken. Aber zwei Lieferungen machen da keinen Sinn. Und dann hättest du es vermutlich am Dienstag, spätestens Mittwoch. Ja, kein Problem. Dann wende ich mich an dich. Ich suche deine Mailadresse raus und schreibe dir eine Mail fürs Wochenende. Ja, genau. Mach das. Danke. Dann bedanke ich mich und ich verschwinde wieder in den Zuhörerraum. Danke dir, Mieter. Frank, du hast eine Wortmeldung? Ja, eine Kleinigkeit. Da wir ja gleich noch dazu kommen. Der Samstagtermin steht ja, ne? Yep. Wenn der Miete jetzt sagen würde, dass er am Samstag auch eventuell anwesend ist, könnte man sich das Paket sparen. Wir würden den kleinen Umweg von Düsseldorf nach Leverkusen noch fahren. und würden das andersweitig abrechnen, würde Geld sparen und er hätte seine Plakate frühzeitiger, wenn er das möchte. Wenn du das natürlich machen würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Ich bin zu Hause, ich muss arbeiten im Homeoffice und also gerne. Denkt an die Spritpreise. Kommen wir ja später zu. Gut, bedanke ich mich. Dann machen wir später. Okay, ja, danke für das Angebot, Frank. Sonst habe ich jetzt keine Wortmeldungen mehr hier. Niemand ist im Sprechenraum. Dann mache ich weiter mit den Umlaufbeschlüssen. Das waren etwas mehr in den letzten 14 Tagen. Da hatten wir mit dem Ticket 481566 einen Finanzantrag von unserem Listenkandidaten Christian über 510 Euro für die Beschaffung von Bauzaunbannern. Nach Rücksprache telefonischer haben wir uns darauf geeinigt, dass der Kreisverband und der Landesverband sich die Kosten teilen. Das heißt, wir haben beschlossen, um mit 206 Euro daran teilzunehmen. Dann hatten wir einen Finanzantrag mit der Nummer 481606. Das war die Plakatbestellung aus Krefeld über insgesamt 200 Euro. Den haben wir angenommen. Ticket 481666 war eine Plakatbestellung vom Bild für den VKV Höxter. 112,80 Euro haben wir angenommen. Ticketnummer 481756, 60 Plakate für den VKV Warendorf, insgesamt 169,20 haben wir angenommen. Ticketnummer 481780, das war ein Antrag auf Kostenübernahme von gegebenenfalls anfallenden Anwalts- und Gerichtskosten. Und zwar war der Antrag von Frank Herrmann, der Direktkandidat ist und mit seinem Kreiswahlleiter Probleme hat. Wir haben ein Gesamtbudget von 1.500 Euro angenommen. Und dann haben wir noch die 481716. Da ging es um die Anmietung eines E-Mail-Postfaches für den VKV Siegen-Wittgenstein, das sind 36 Euro, den Antrag haben wir auch angenommen. Ticket 481899, die AGÖA hat ein Werbebudget im Rahmen der Landtagswahl über 5000 Euro beantragt für Werbung auf Facebook, Insta, Jodel, Spotify und was uns sonst noch so einfällt. Dieser Antrag ist auch angenommen. Ticket 481934, der Finanzantrag zu den Plakaten aus dem VKV Recklinghausen. Da war eben kurz das Bild weg, sorry. Beantragt wurde ein Budget von 1000 Euro, auch das ist angenommen. Und ein Finanzantrag aus den VKV Aachen, Ticketnummer 481987, über 338,40 Euro. Auch dieser Antrag wurde angenommen und das waren unsere Umlaufbeschlüsse. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen? Okay, dann machen wir weiter im Protokoll. Und hätten als nächstes Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es Aktuelles zu berichten? Gerne auch aus dem ZuhörerInnenraum. oder von den Kollegen und KollegInnen. Haben wir nichts Neues? Okay. Dann machen wir weiter. Nächster Punkt, Wahlkampfkoordination, Landtagswahl 2022. Wir haben im Protokoll die Arbeitsseite im Wiki verlinkt und die Übersichtsseite auf unserer Website. Und als erstes hatte ich das Thema Plakate. Wilk hatte ja gerade schon gesagt, er hat einiges schon verschickt und da müssten wir jetzt irgendwie mal abgleichen mit der Tabelle, wo die ganzen Bestellungen drin sind, was denn da noch fehlt, weil du konntest ja die Bestellungen auch nicht vollständig verschicken, weil dir nicht alle Motive vorlagen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier eben machen sollen, müssen wir uns dann überlegen, wie die restlichen Plakate da auch noch hingehen oder gibt es da schon einen Plan, ist da schon was abgesprochen? Naja, ich denke, ich werde nochmal gucken, dass ich also zum Beispiel weiß ich, dass Günther aus Düren halt auch keine Möglichkeit hat zu fahren, also wie viele auch nicht. Das war ja das Problem, was wir schon bei der Bundestagswahl hatten, dass einige mit dem Zug gekommen sind, was auch nicht gerade sehr hilfreich ist, da Plakate zu transportieren und einige gar nicht. Wir haben dann damals aufgeteilt halt auf zwei Standorte, nämlich jetzt diesmal Essen und halt auch bei mir hier vor Ort, in Bad Driburg, wo ich halt Detmold jetzt gerade mit abgedeckt habe, Bielefeld steht auch parat und natürlich die eigenen, weil wir hier zum Beispiel keine Kohleplakate brauchen. Das ist hier kein Thema, aber sicherlich eher im Rahmen Düsseldorf, Neuss und Aachen. Haben wir gesagt, gut, dieses Themenplakat ist zum Beispiel in Essen schon, während hier das Themenplakat digital lagert. Wir konnten also einiges verschicken. Das können wir nochmal abgleichen. Das ist natürlich jetzt alles raus. Und dann fehlen natürlich bei einigen Bestellungen, fehlen natürlich noch zum Beispiel wie in Aachen halt eben die Kohleplakate. Und das müsste man jetzt einmal kurz nochmal klären. Ob ich die zum Beispiel austausche, also wenn ich Samstagmorgen nach Essen fahre und den Stapel, der hier nicht gebraucht wird, ins Lager bringe und dann sozusagen die Versandartikel wieder mitnehme und die dann nochmal hier schicke. Das müssen wir nochmal besprechen. Also ich glaube, es wäre kein Problem, das zu verschicken. Wie schon gesagt, bei den aktuellen Spritkosten bin ich über die 10 Euro, die Hermes nimmt, für 25 Kilo und 50 Plakate eigentlich sehr froh. Denn Plakate wiegen eine ganze Menge letztendlich und die Palette ist groß. Daniel kann davon ein Liedchen singen, der hat ja auch einiges wahrscheinlich umgewuchtet ins Lager und von daher ist das bei den aktuellen Spritpreisen hilfreich, das wirklich ja oder einiges zu versenden. Das fehlt also jetzt noch, ich müsste die anschreiben, also einmal Düren, einmal Aachen, Recklinghausen und so und fragen, wollt ihr das zugeschickt haben oder wollt ihr am Samstag wirklich nochmal rüberkommen? Also ich denke, erstmal Obereichwald. Vor mir war, glaube ich, aber noch Balli. Ich glaube, die war schon älter, oder? Nö. Nee, sorry, dann habe ich dich übersehen. Das macht nichts. Also Anmerkung dazu. Will austauschen für andere Themen oder sonst wie, halte ich nicht so für gut. Du hast es nicht verstanden. Okay, das kann auch sein. Verschick halt. Und auch gut. Und ansonsten war meine Frage eigentlich bezüglich des Nachdruckens verschiedener Motive, die halt gefragt sind, sehr gefragt sind und oder besprechen wir das später intern? Also nochmal was zum Austausch. Also ich habe einer na, ich sag mal, zwei Drittel, halbe bis zwei Drittel Palette mit Plakaten hier. Die A-Klasse habe ich ausgebaut, also die Sitze, die drin sind, und kann dann in dieser A-Klasse so 800 Plakate transportieren. Das ist sehr praktisch. Sieht bestimmt lustig aus. Und ich hoffe, dass ich keinen Unfall habe, sonst werde ich von diesen Plakaten erschlagen. Na, jedenfalls, die bringe ich mit nach Essen, und dann gibt es ja einige, die vielleicht Kohle haben wollen und die noch nicht verschickt sind. Dann nehme ich die Kohle mit oder vielleicht die Kopfplakate, je nach Liste, und kann dann hier final die Bestellung fertig machen und am Samstag zu Hermes bringen. Okay, das war dann ein Missverständnis. Okay. Wo war ich bald? Ich wollte noch mal fragen, von wann bis wann ist am Samstag jetzt die Abholung? Also ist egal wann, oder gibt es da einen konkreten Timeslot? Ah, du hast von mir die E-Mail bekommen, die alle bekommen haben. Nein. Du weißt, dass ich deine E-Mails aus dem Helpdesk nicht bekomme. Dann musst du da vielleicht mal wieder was umstellen. Ich glaube ab 15 Uhr, Daniel, ne? Ab oder bis? 15 bis 8. Yep, erst muss der Wilke in Essen landen. Okay, also bis 18 Uhr kann ich nach Essen kommen. Ja, ich warte auch für dich extra bis mit 18 Uhr. Rechne mal mit mir so gegen 15, 16. Okay, also ich halte das eigentlich für sinnvoll, Wilke, was du gerade gesagt hast, dass da, wo du quasi schon den Versand angefangen hast, den sozusagen auch beendest und die Plakate aus Essen noch wieder mitnimmst. Die Frage war aber jetzt, beziehungsweise zwei Sachen, da müsstest du nochmal gucken. Versand Bielefeld und Düren entspricht irgendwie nicht so ganz den Mengen, die bestellt worden sind. Also das sind irgendwie andere Angaben, die du da auf deinem Zettel hattest. Und die Frage wäre halt eben Aachen und Recklinghausen, ob die das jetzt lieber per Versand haben wollen und dann gegebenenfalls später, oder ob die sich schon darauf eingerichtet haben, die Sachen abzuholen, weil die ja die E-Mail auch bekommen haben dazu. Genau, also zu den unterschiedlichen Mengen. Alessa wurde gewünscht, ich wurde nicht gewünscht, also nicht so viel jedenfalls, und Alessa ist sozusagen ausgebucht und dementsprechend auch nicht mehr vorhanden, so in der Variante. Und von daher gibt es da einen kleinen Unterschied zu den Summen. Und beziehungsweise Alessa kann ich auch gar nicht verschicken, weil ich sie ja nicht hier habe. Ich habe ja nur mich hier und halt die Themenplakate. Das werden wir mal ich werde heute Abend mal, wie wir es letztes Jahr hatten, mit dieser Google Docs Liste oder der Tabelle machen. Das hat eigentlich gut funktioniert. Und Schatz, wir haben doch eine Tabelle. Ja, wo ist die denn? Also der Cloud-Link im Pad, Zeile 564, der müsste eigentlich funktionieren. Ansonsten ist sie halt in der Cloud unter LAVO. Okay, ich schau mal. Richtige Excel-Tabelle? Ja, das nicht das böse Excel, aber es sieht ja genauso aus. Na, da will ich mal schauen. Gute Excel. Gut, also okay, dann das muss dann jetzt nachgetragen werden. Es rutscht alles durch, aber ich habe alles schön aufgeschrieben, analog, und kann es dann in die Liste übertragen. Gut, dann müssten wir halt wirklich nur noch überlegen, ja. Recklinghausen und Aachen. Weil die halt schon eingeladen waren, die Sachen abzuholen. Genau. Also ich denke, ich werde dann Aachen, also Achilles nochmal anschreiben jetzt gleich, ob der sich auf den Weg machen will oder was geplant hat. Das mache ich gleich nochmal. Also es ist halt eben auch hilfreich, ein paar Sachen loszuschicken und den Rest zu transportieren, weil Plakate sind echt schwer. Und Recklinghausen haben wir jetzt im Sprechen. Hallo Yoshi-Bär. So, grüßt euch. Ja, Samstag passt bei mir leider nicht, sonst hätte ich die persönlich abgeholt. Wir können aber gerne einen Ausweichtermin ausmachen und ich hole die in Essen ab, das ist kein Problem. Oh, ich kann sie auch zuschicken. Du kannst ihn mir auch gerne zuschicken. Das ist aber Quatsch, wenn die du... Mach du. Entschuldigung. Ist Quatsch, wenn du dir erstmal mit zu dir nimmst, Wilk, weil das ist ja quasi um die Ecke. Ja, ja, ich war nur so am Rande. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr das mit den Zeiten so hintereinander bekommt. Ich weiß, dass Yoshi da um die Ecke rumwohnt. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Bei den kurzen Ecken ist das, denke ich, machbar. Gut, dann wäre es quasi nur noch Aachen, ne? Ja, ich frage mal. Ja, die haben auch am meisten, ne, letztendlich. Also die haben wirklich eine... Also ansonsten, Recklinghausen kann ich die auch abholen. Oder so. Du wolltest Recklinghausen abholen? Ja, nicht die ganze Stadt. Okay. Sag ja doch. Ich sag doch extra schon, für Recklinghausen hole ich das auch ab. Aber es ist okay, wir können es gerne dann so bei. Ihr kriegt das hin. Gut, zum Thema Plakate sehe ich jetzt nichts mehr. Ich hatte als nächstes nochmal Flyer aufgeschrieben, wobei Wilk hatte ja schon einiges gesagt bei seinem Tätigkeitsbericht. Vielleicht magst du da noch mal kurz was sagen. Ja, genau. Also unser Piratenshop steht. Da werden natürlich danach die Flyer angeboten werden. Wir haben ja im Prinzip eine Blaupause aus dem Bundestagswahlkampf, bei dem, was wir an Verbrauch haben. Und da habe ich jetzt mal kalkuliert, dass wir für die Kandidatinnen-Flyer, also diese allgemeinen Flyer, so 10.000 vorab drucken und dann halt für die anderen 5.000 für die Themenflyer. Das hört sich vielleicht im ersten Moment relativ viel an, ist aber eigentlich sehr wenig. Wir können aber jederzeit nachdrucken. Wenn wir morgen die Bestellung raushauen, dann haben wir die am Dienstag schon bei uns im Lager zum Versand bereit. Wir hatten damals mal ein Budget festgelegt mit maximal 2.000 Euro. Da sind wir ja dann auch ganz locker drin, ne? Ja, genau, da sind wir noch locker drin. Ich habe einfach mal gesagt, ich meine, es können ja auch Leute bestellen, die dann halt eben auch pro Flyer halt ein paar Cent bezahlen. Im Shop, ganz normal. Die gehen rein, sagen hier, ich möchte 100 Flyer davon haben. Versandkosten 2,95 und dann kriegen sie eine Rechnung zugeschickt per Mail mit Vorkasse und dann wird das rausgeschickt. Die Möglichkeit besteht ja. Und wenn da der Bedarf höher ist, als vorgedruckt ist, dann können die natürlich auch nachgedruckt werden innerhalb von 3 oder 4 Tagen. Also ich glaube, das ist kein Problem. Nur wir haben jetzt erstmal so eine Basis für 1.000 Euro an Flyern und dann vielleicht noch ein paar Euros parat für einen Nachdruck, falls dann doch der Run auf die Flyer größer als erwartet. Den Frank im Sprechenraum. Ja, erste Frage, gibt es schon eine Adresse, wo wir dann ausfüllen können als Kreisverband oder ist das noch nicht bekannt? Also es gibt eine Adresse, ja, der Shop steht auch. Wir haben heute nochmal final geguckt, wie wir dieses Warenwirtschaftssystem möglichst einfach gestalten, also halt auch diese Geschichte mit VKV und KV, sodass halt da so eine Auswahlmöglichkeit besteht für Leute, die von außen kommen, die mit den Piraten vielleicht nichts zu tun haben, Material bestellen. Und die VKV und KV haben, es wird also einen Button geben, wo man VKV und KV drücken kann und auswählen kann. Und dann würde die Rechnung einmal über den Vorstand laufen. Also wir würden die dann bekommen und drüber gucken, ob die dann auch dem Ticket und Nummern entsprechend ist oder so. Ich gehe davon aus, wir haben heute die Kugelschreiber bekommen. Morgen, übermorgen kommen auch Sachen wie Brillenputztücher und einige Sachen kommen nächste Woche, wie Kondome dieser Entriegler für die Wagen. Und wenn wir die ersten Produkte haben, also Flyer und jetzt Kugelschreiber und Feuerzeuge, machen wir eigene Fotos davon, also keine Dummies, sondern echte Fotos. Und in dem Moment wird dann der Shop auch scharf gestellt. Ja, da werden wir dann aber auch nochmal eine Rundmail machen und das auch verkünden, überall, wo wir das sonst immer so tun. Genau. Also ich denke, dass wir da Dienstag oder Mittwoch mit starten. Nur im Moment macht es keinen Sinn, wenn wir keine Originalprodukte haben. Okay. Die zweite Frage bei den VKVs, die ja keine eigenen Konten haben. Wie ist da die Abwicklung? Das geht dann alles Bali gibt frei, oder was? Naja, wir kriegen, das ist, also es ist im Prinzip ein relativ einfacher Shop, also es ist halt, du gehst auf die Waren und hast halt die Mengen und das wird dann halt wie in der Excel-Tabelle zusammengerechnet und kriegst am Ende des Prozesses, den du machst, dann eine Aufstellung. Diese Aufstellung geht dann, wird dann an uns geschickt, das heißt eben halt eben an Berti und an meine Wenigkeit und dann müssen wir halt selektieren, ist das jetzt eine Piraten-interne Bestellung oder externe Bestellung und dazu gibt es ja dann halt eben auch diese VKV-KV-Geschichte und dann müssen wir halt mit Bali Rücksprache halten. Es gibt da schon ein Ticket, gibt es da schon einen Antrag zu, also wie zum Beispiel Leverkusen, 500 Euro, die bestellen für 300 Euro, dann könnte man sagen, okay gut, die Bestellung vom VKV Leverkusen passt aus dem Ticket Nummer XY mit den eben benannten 500 Euro und die haben 250 gestellt, das geht klar, dann würde man im Prinzip die Sachen sofort raushauen, also die Bestellung freigeben. Bali würde die Rechnung schon bekommen und kann sie dann bezahlen. Vorkasse ist da nicht notwendig. So, und wenn man den Antrag noch nicht gestellt hat, gilt das nicht als Antrag, sondern es muss noch separat dann der Antrag zu euch kommen, ja? Ja, genau. Also das wäre schön, wenn da noch ein Antrag kommt. Also nochmal Aufruf, wer Material haben möchte und wo noch VKV-Budget da ist, bitte jetzt schnell unter Wahlkampf oder Vorstand piratenpartei-nrw das schreiben, denn so einfacher ist dann diese Warenabwicklung für uns. Okay, Bali, das war eine Wortmeldung, die du wieder zurückgenommen hast. Ja, ja, Wilk hat das schon genauso erklärt. Erst, also VKVs können, die Bestellung wird nur gemacht, wenn es vorher einen Antrag gab. Ja, aber damit ich den Preis kenne, kann ich es ja eingeben, sehe den Preis und schicke dann auf der anderen Seite direkt das Vorstandsticket hier mit beantragen wir für Materialbestellung vom heute oder was, ne? Ja, also natürlich klar ist Preis. Also Feuerzeug, also Kugelschreiber, weiß nicht, waren wir jetzt, glaube ich, brutto 39 Cent. Ich muss nochmal gucken. Dann würdest du sagen, oh, ich möchte 100 Kugelschreiber, 39 Euro, plus Versandpauschale für Kugelschreiber, 2,95. Dann hast du halt das Budget und sagst, okay, dann schickst es raus und dann kriegt Bali, oh, guck mal, Bestellung Düsseldorf, der ISF hat bestellt, ein paar Kugelschreiber und jo, die haben ja noch von den 1.000 Euro haben sie noch bis jetzt nur 200 Euro verbraucht, 800 haben sie noch. Bali sagt, jo, grünes Licht und dann gehen die raus zu dir. Frank, sind deine Fragen damit beantwortet? Ja, und noch eine Bitte von denen, die sich vielleicht noch nicht bei euch gemeldet haben, die aktuelle Liste vielleicht nachtragen, damit die KVs, die noch was tun möchten, entsprechend wissen, wie viel Geld sie noch haben. Du meinst die VKVs? Ja. Nochmal, meinst du das Budget? Das habe ich doch vorletzte Woche veröffentlicht. Ja, ist im Protokoll der letzten Vorstandssitzung. Extra wegen der Wahl vorher. Okay, dann gebe ich das so weiter. Gut, danke dir. Als nächsten Punkt. Entschuldigung, da musste ich gerade husten. Als nächsten Punkt hatte ich nochmal Direktkandidatin aufgeschrieben. Weil ich irgendwie, haben wir irgendwo eine Liste, wer jetzt das eigentlich geschafft hat, zumindest was die EUs angeht. Weiß da jemand Bescheid? Also ich glaube, wir hatten, also bei Frank war das Problem ja mit dem Fehler und diesem Wahlleiter dort vor Ort, der da halt eben so ein bisschen sehr auf die Formalie, also zu sehr auf die Formalie achtet und ich glaube halt eben Düren hat das mit den U's nicht hingehauen. Das sind die zwei, die ich aktiv mitbekommen habe. Bei den anderen müsste es eigentlich zumindest mit den U's gepasst haben. Okay, ja, dann würde ich gegebenenfalls da gleich nochmal nachfragen, denn wir wollten die ja auch noch dann veröffentlichen auf unserer Webseite in irgendeiner Form. Alles klar. Frank. Da wir ihn leider nicht erreicht haben, nur eine kurze Nachfrage. Ist die Landesliste, die Dienstag bestätigt oder nicht bestätigt, 16 oder 15 Leute nur noch? 15. Okay, das heißt, das Worst Case ist eingetreten, ja? Mhm. Alles klar, dann werde ich das soweit mal intern weitergeben und dann müssen wir dann gucken, wie wir es machen. Danke. Okay, nächstes Thema wären Wahlprüfsteine. Haben wir auch schon vorhin drüber gesprochen. Wir sind ja in der AGÖ sehr fleißig. Ich wollte es hier nur noch einmal auch ins Protokoll gebracht haben. Die beiden dicken Sachen, Wahl-O-Mat und Wahl-Swiper, sind raus. Es gibt eine Übersicht im Wiki. Ein paar Kleinigkeiten sind da jetzt noch offen. Gegebenenfalls kommt ja auch noch das eine oder andere dazu. Aber bisher haben wir das ganz gut bewältigt bekommen. Ja, wenn es da keine Fragen und Anmerkungen gibt. Hatte ich noch die Wahlwerbespots hier ins Protokoll geschrieben. Der WDR hatte uns angeschrieben, wir kriegen 2 Slots im Hörfunk und 2 Slots im Fernsehen. Die Termine stehen jetzt auch fest seit ein paar Tagen. Einsenden müssen wir das Ganze 3 Tage vor Sendetermin. Für den Hörfunkspot hat sich der Lanker freundlicherweise angeboten und hat mit uns Tonaufnahmen gemacht, die er zusammenschneiden möchte, mit ein bisschen Musik vorne und hinten. Da ist er wohl auch auf einem guten Weg. Ich denke, dass wir da demnächst auch eine Info bekommen. Und WDR-Fernsehen, Weichwald, da hattest du ein paar Neuigkeiten. Ja, also wir hatten nach der AGÖA-Sitzung am Freitag, wo wir darüber geredet hatten, mehr oder weniger nochmal auch in so einer kleinen Gruppe darüber geredet. Und dann sind wir eigentlich schnell darauf gekommen, dass wir eigentlich alle den Spot vom Saarland sehr, sehr cool fanden. Und uns ist auch aufgefallen, da ist wirklich nirgendwo das Saarland-Branding, das heißt, der ist recht universell. Und wir haben mal beim Asrod nachgefragt, der ja im Saarland dafür verantwortlich ist. Wir dürfen den so, wie er ist, jetzt in der Form 1:1 übernehmen. Er hat aber gleichzeitig auch angeboten, dass man den auf NRW anpassen kann. Also beispielsweise dann Düsseldorf, Köln und Siegen zeigen kann in den Bildern und dann zusätzlich auch noch unseren Zukunft-Mitdenken-Slogan oder so. Und da sind die aktuell noch im Hintergrund am Basteln. Aber im Worst Case dürften wir immer deren Werbespot 1:1 übernehmen. Für die Umänderung meinte er, könnten Kosten anfallen. Wir reden hier aber von 30 bis 50 Euro, die vom AGÖA 5.000 Euro Budget ja auch dann gedeckt werden. Okay, danke. Fragen? Dann haben wir noch Sonstiges Wichtiges. Wir hatten eine Marina. Ja, da weiß ich nicht, ich hatte schon gesagt, ich habe im Grunde nur am Samstag diesem Bericht von den Dresdnern gelauscht. Wally, du warst vor Ort. Gibt es irgendwas Wichtiges für uns zu berichten? Ja, also gerade in Dresden da, ja. Wir haben das ja teilweise auch schon hier bei uns in Bielefeld so durchgeführt. Also insgesamt war die Veranstaltung als solches eine sehr gute bis gut. Wichtig war dabei wirklich die Vernetzung und der Austausch zwischen den verschiedenen Landesverbänden und Vorständen. Auch Frank hat einen ganz netten Vortrag, glaube ich, hast du ihn gehalten. Über Zusammenhalt und es geht nicht der Landesverband gegen den anderen Landesverband. Es war sehr informativ und sehr, ich weiß nicht, vielleicht hat Frank sogar noch ein paar Eindrücke mehr, die er für besonders gut empfand. Dann darf er gerne sprechen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dorthin zu fahren. Er hat sich nämlich lange Notizen gemacht über jedes Thema, was kam, was ich dann in dem Zeitpunkt nicht gemacht habe. Frank. Ja, nur für euch, also da ihr ja nur der Balli da war und einige nur online. Also es wird noch einen kompletten Bericht geben, inklusive der Unterlagen und auch der einzelnen Beiträge. Da sind wir gerade fleißig dabei, die euch dann zur Verfügung gestellt werden. Das kommt höchstwahrscheinlich aber erst nächste Woche, weil die anderen ein bisschen ausgelaugt sind. Ansonsten war es sehr harmonisch und teilweise spannend. Das, was Balli vergessen hat zu sagen, das wäre eine Bitte, die auch aus meinem Vortrag kam. Wir sind ja auch ein Bundesland mit starker kommunaler Beteiligung oder Aktivität. Ob eventuell es jemanden geben würde, der von euch beauftragt, wie auch immer wird, als Schnittstelle zu fungieren. Das müsst ihr mal intern bei euch abklären. Ich fände es irgendwo gut bei der Vielzahl der kommunalen Mandatsträger, dass wir eine Schnittstelle schaffen. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Das ist nur eine Grundüberlegung. Da muss man mal gucken, wie die anderen reagieren. Und ansonsten war es halt vieles, was wir, ich sag jetzt mal, nicht so konkret brauchen, weil wir haben ja eine Landesgeschäftsstelle oder auch andere Sachen, die wir halt komplette Strukturen und all diese Sachen. Aber wie gesagt, die Berichte werden noch entsprechend online gestellt, inklusive der einzelnen Videobeiträge. Da hätte ich jetzt noch eine Rückfrage. Als Schnittstelle zwischen wem und was? Zwischen den kommunalen Mandatsträgern, um sie jetzt nicht direkt zu vernetzen, sondern zu sagen, weil wir ja auch unterschiedliche Gremien haben, also von Ortsebene bis zur Kreisebene, so die dann einfach das Ganze, ich sag mal, koordinieren und dann halt auch entsprechende Hinweise und sonst was vielleicht weitergeben. Darf ich hinzufügen? Gerne. Da war auch die Sprache davon, dass wir aktiv als der Beauftragte des Landesvorstandes für die Kommunaldirektmandate auch auf die Leute mal zugeht und sagt, brauchst du was, kann dir der Vorstand helfen, der Landesvorstand, was brauchst du, sag Bescheid und so weiter. So eine Stelle in der Art. Okay, ich glaube, ja, jetzt habe ich das verstanden. Daniel schreibt gerade in den Chat, laut GO ist Obereichwald für die kommunalen Mandate zuständig. Der hat sonst nichts zu tun den ganzen Tag. Das war ein Spaß. Also wir sollten überlegen, ob wir sowas vielleicht mal als Beauftragung ausschreiben. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Richtig. Gut. Darf ich kurz? Na klar. Ja, laut GO ist das mit meinem Themenbereich. Aktuell mit der Landtagswahl ist das zeitlich natürlich so eine Sache. Also ich kann nur so viel sagen, ich kenne unsere ganzen Kommunalleute. Ich habe eine Liste von jedem mit E-Mail und Telefonnummer. Also ich weiß, wie ich jeden erreichen könnte. Und das heißt, man könnte da dann tatsächlich auch an alle einfach mal so von wegen, hey, braucht ihr was? Also die Möglichkeit ist da. Ich hatte tatsächlich auch schon mal überlegt, sowas zu machen. Ich wollte das tatsächlich aber noch mal ein bisschen nach hinten verschieben, weil aktuell jetzt mit der Landtagswahl ein bisschen Stress ist. Und ich habe gerade zeitgleich ein Update bekommen wegen unserem WDR-Spot. Der ist morgen oder übermorgen fertig und wird uns dann zugesandt. Also aber die NRW-Version. Perfekt. Sehr cool. Also beides perfekt. Also wir haben die Stelle schon, Frank. Kannst du berichten? Ja, ich habe noch eine Wortmeldung vom Elder. Ja, genau. Vielleicht auch noch von mir, weil die Beauftragung, die gab es ja schon mal in NRW. Die ist die ist ja quasi auch mit meinem Start, dass ich politischer Geschäftsführer des Landesverbandes ja wurde, wurde sie ja dann auch mal an mich übergegeben. Aus dem Grunde ist sie ja quasi aus der Tradition heraus inzwischen schon an den PolGF gebunden. Es ist hier so, dass ich diese Beauftragung quasi übernommen habe aufgrund dessen, weil der alte Beauftragte keine Berichte an den Landesvorstand abgeben konnte und wir auch keine finden konnten. Deswegen hatten wir damals neu gegründeter Landesvorstand auch, ich glaube, da ist jetzt auch keiner von euch dabei gewesen, hat man uns dann damals überlegt, das nochmal neu auszuschreiben. Aus dem Grunde würde ich tatsächlich das Ganze nochmal auch voranbringen, weil auch ich als politischer Geschäftsführer konnte das nicht machen. Das hat nicht funktioniert, wurde mir auch häufig auch genannt, dass das nicht geklappt hat. Sollte aber auch nicht unbedingt tatsächlich im kompletten Bereich des politischen Geschäftsführers alleine bleiben. Aber halt, ich sage mal so, da die Beauftragten im Bereich des politischen Geschäftsführers sind, sollte man das damit in Verbindung halten. Also das heißt, in der Geschäftsordnung ist das ganz gut aufgehoben, aber einen extra Beauftragten für die, wie nennt man das, für kommunalpolitischen Vernetzungen in der Form, den soll es aber trotzdem nochmal neu geben. Wäre ich also auch tatsächlich sehr, sehr für. Okay, dann habe ich den Frank noch im Sprechenraum? Ja, es ging vor allen Dingen darum, der Balli, weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, es ging auch darum, dass einige Landesvorstände total böse waren, dass die Kommunalen sich miteinander vernetzen, ohne dass sie selber davon Wind mitbekommen haben. So, und deswegen, das wären ja zum Beispiel so Sachen, muss der Landesvorstand grundsätzlich im CC sein oder der Obereichwald? Deswegen, ich weiß ja nicht, wie weit der Balli dann über die einzelnen Themen berichtet. Aber das wäre jetzt nur einfach mal ein Gedankengut, den man hier in NRW tatsächlich anstellen sollte. Ich bin dafür alles offen und mir ist das eigentlich egal. Aber wie gesagt, wir müssen es natürlich irgendwo wissen. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen uns als Landesvorstand dazu Gedanken, nehmen uns den Elder vielleicht nochmal wegen der Geschichte auch mit dazu und dann gibt es eine Ausschreibung. Gut, ich habe hier noch einen Punkt im Pad und zwar haben wir ein Ticket bekommen, 481958. Dicker Engel PolGF-Runde. Ich habe den Text nur überflogen. Die PolGF-Runde ist wohl nicht so frequentiert und man macht sich Gedanken darüber, wie es damit weitergehen soll. Vor allen Dingen die Landesverbände sind da wohl nicht so immer so super gut vertreten. Da sind wir bestimmt eine goldene Ausnahme, denn wir sind immer da. Da soll ein gemeinsamer dicker Engel gemacht werden. Und nur für euch, liebe Kolleginnen, da gibt es einen Selektor, wo man den Termin und wo das stattfinden soll, als Wunsch angeben kann. Weitere Themen habe ich nicht im Protokoll. Gibt es sonst noch? Natürlich, der Frank ist noch mal da. Und zwar eine kurze Frage an euch. In den entsprechenden, nach der Marina sind ja einige Gespräche entstanden, auch mit der Wahlkampfhilfe. Deswegen eine Frage für den Ablauf. Wenn andere Landesverbände bei uns bei der Landtagswahl helfen würden, wollten, wie auch immer, da wir ja unser System kennen, was ein bisschen anders ist als bei anderen Landesverbänden, können die Leute für Materialien und Plakat aufhängen, auch Anträge stellen, auch wenn sie nicht aus unserem Landesverband sind, aber die Region klar vorgeben? Darf ich direkt antworten? Wie in der Vergangenheit schon getan, für Unterstützung aus anderen Landesverbänden zur Beibringung der Unterstützungsunterschriften zahlen wir da auch nach Absprache und auf Antrag die Reisekosten selbstverständlich. Es geht nicht unbedingt um die Reisekosten, sondern es geht eigentlich um das Material, was ja dann an die Laterne oder auch verteilt werden müsste. Deswegen, das war die einzige Frage, weil wir müssen ja dann die virtuellen Kreisverbände, die Anträge mehr oder weniger bündeln. Nein, also wenn jemand aus, ich sag jetzt mal, Hannover kommt und hier unbedingt 200 Plakate in Warendorf aufhängen möchte, nur so als Beispiel, dann hat der VKV Warendorf dafür natürlich einen Antrag zu stellen über die 200 Plakate, weil die haben wir nicht frei zur Verfügung. Und kann dementsprechend auch schon mal die Reisekosten anmerken, wenn er das reinschreibt, da kommt jemand aus Hannover, der hilft uns, dafür brauchen wir die Reisekosten, dann kann er das bei uns beantragen. Und in den meisten Fällen, wenn die Person nicht aus New York anreist, sagen wir das. Aber es muss immer ein Pirat von vor Ort mit dabei sein. Alles andere, wenn du schwarze Flecken auf der Liste, wo es weit und breit keinen Piraten mehr gibt, müssen wir diskutieren bzw. beschließen, wenn wir sagen, da ist ein weißer Fleck, Hochsauerlandkreis, lange nicht mehr gesehen zum Beispiel, da müssen zumindest ein paar Plakate hin, wenn wir dafür jemanden finden, der da was macht. Und uns sagt, hey, ich würde gerne da und da, also das betrifft jetzt die Hessen zum Beispiel, zumindest was aufhängen, dann soll er sich um die Genehmigung kümmern, die bezahlt wird, und dann wird er auch dementsprechend Material aus dem VKV-Budget bekommen, als Fremder, nicht dem VKV-Angehörigen. Ich habe eine Wortmeldung von Daniel. Ich sag mal, wenn jetzt irgendwo eine Absprache ist, dass halt wirklich jetzt halt ein VKV von extern irgendwo unterstützt wird oder so, dann wird das, dann sollten die das entsprechend auch beantragen. Ich denke mal, wenn aber jetzt jemand von woanders kommt und uns unterstützt, dann wird er wahrscheinlich eher überregional dann unterstützen und jetzt nicht nur einen VKV machen, sondern er würde dann eher gucken, dass er dann eventuell auch eine größere Fläche vielleicht nochmal irgendwo abdeckt oder so, also mehrere Orte. Und dann kannst du das nicht unbedingt auf einen VKV rechnen. Ich denke, das kann man aber durchaus dann auch regeln, eben halt, das können wir dann entsprechend regeln, das lässt sich regeln, aber dafür sollte dann eben vorher einfach darüber gesprochen werden. Ja, vorher einmal drüber sprechen, das war jetzt eine direkte Frage, deswegen antworte ich ohne Wortmeldung. Das ist im Einzelfall. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte 7 Kreise da unten in auf dem weißen Fleck der Landkarte gerne plakatieren, damit ihr Piraten in NRW viele Prozente bekommt, dann soll er eine Mail aus Hessen, Thüringen, sonst wo eine Mail schreiben an uns. Befassen wir uns kurz mit und sagen, so und so ist das möglich. Dann nehmen wir das aus unserem eigenen Wahlkampfbudget und nicht aus dem VKV-Budget. Okay, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen, habe hoffentlich auch niemanden übersehen. Wenn sonst nichts Organisatorisches ist, würde ich gerne was sagen. Ja, gerne. Okay, also ich denke, wir alle machen ganz, ganz viel im Wahlkampf, aber ich wollte explizit hier mal an dich, Vako, danke sagen, für das ganze Organisieren, für das Nachhaken, für das Hinterherlaufen, für das alles im Blick behalten. Du bist einfach großartig. Das wollte ich sagen. Dankeschön. Fürs Protokoll, ich werde gerade rot. Danke fürs Erschertreten. Ja, danke. Applaus. Nach diesem Wahlkampf werdet ihr mich alle hassen dafür. Okay, ich mache weiter im Protokoll. Weitere Themen haben wir nicht. War da jetzt noch eine Stimme? Nee. Ich glaube, ein NÖ-Teil haben wir heute auch nicht, oder? Ja, mir ist auch nichts bekannt. Dann bleibt mir noch zu verkünden, nächste Sitzung ist am 7. April 20.30 Uhr, das ist ein Donnerstag wie immer. Und dann beende ich die heutige Sitzung um 21.47 Uhr und bedanke mich für die rege Beteiligung. Danke für die Leitung.